Eine Truppe von 5 Antivirus-Programmen mit künstlicher Intelligenz haben Computerviren und kriminellen Hackern den Kampf angesagt. Die Computer Force. In der Innenwelt der Computer führt Rom das Kommando. Debug, sein Stellvertreter, besitzt die so wichtige Fähigkeit, kaputte Daten zu reparieren. Wie und was er zu reparieren hat, sagt ihm Dekodar, der Professor der Computer Force. Er ist das Datenanalyseprogramm und verlässt sich ganz auf seine Logik. Der nächste im Bunde ist die Technik-Spezialsoftware Grid. Kaum ein Prozessor ist ihm zu kompliziert, um ihn unter seine Kontrolle zu bekommen. Für die Koordination und Information sorgt Micron, die allwissende Datenbank. Der Computerfreak Danny ist der einzige Mensch, der mit der Computer Force kommunizieren kann. Als Team kämpfen sie gemeinsam gegen die Computerkriminalität. Ihre Hauptfeinde sind die Glitches, eine üble Bande von Virusprogrammen, die von dem finsteren Hackerboss Mr. Masterbit programmiert wurden, um die Weltherrschaft über alle Computer der Welt zu erlangen. Hacker und Viren, aufgepasst! Wenn wir kommen, dann werdet ihr blass! Bit und Bit und Byte und Byte, ihr Datengauner, jetzt ist es soweit! Hier ist die Computer Force! Hier kommt die Computer Force! Mach den Antivirus-Laser bereit! Ich hab den Code geknackt. Wurde aber auch Zeit. Ja, ja. Aber diese Programmierer lassen sich immer bessere Schutzprogramme einfallen. Wie geht es eigentlich den Glitches? Sind sie wieder einsatzfähig? Soweit schon. Ich muss nur noch ein paar neue Routinen programmieren. Dann funktioniert das neue Computer Force-Fangprogramm. Das wird die Computer Force nicht freuen. Achtung, der Boss kommt. Schlaf nicht ein! Los, an die Arbeit! Ja, Boss. Oh, ist der wieder schlecht gelaunt. Was heißt er wieder? Er ist doch immer so. Ist das hier ein Kaffeekränzchen oder was? Wir haben nur etwas wegen des neuen Computer Force Fangprogramms besprochen. Ist es wenigstens fertig? Ja, so gut wie. Alle mal herkommen. Da wird's bald. Was seid ihr nur für ein müder Haufen? Also, sperrt mal eure Ohren auf. Ich habe da ein neues Vorhaben. Wir müssen unsere Arbeit beschleunigen und schneller alle Computer der Welt in unsere Gewalt bekommen. Dazu brauchen wir aber bessere Computer. Wenn du mich nicht unterbrechen würdest, wüsstest du schon mehr, du Schlauberger. Ja, Boss. Trotz alledem hat unser Grünschnabel hier recht. Wir brauchen mehr und vor allem bessere Computer. Das kostet Geld. Und dieses müssen wir uns beschaffen. Sollen wir vielleicht ein paar Banken überfallen oder was? Du liegst schon ziemlich richtig. Hä? Das meinen Sie doch nicht im Ernst. Doch. Wir machen das natürlich nicht auf herkömmliche Weise. Mit Pistolen und Masken. Nein, nein. Keine plumpen Überfälle. So, und wie dann? Wir lassen die Glitches den Datenverarbeitungscomputer einer Bank überfallen. Ah. Das ist eine geniale Idee. Wir schleusen die Glitches in das Rechensystem ein und lassen sie Geld auf unsere Konten transferieren. Exakt. Und die Glitches tarnen die Überweisungen so, dass keiner weiß, dass wir das Geld bekommen haben. Aber wie kommen wir in die Bankcomputer rein? Habt ihr schon mal was von Kreditkarten gehört? Ah. Aber man darf auch nicht die Nachteile übersehen. Es werden Arbeitsplätze eingespart, es tritt Monotonie am Arbeitsplatz an. Das ganze Blabla. Ja, hast du eigentlich diese neue Datenbank ausprobiert, die ich umprogrammiert habe? Ja, ist ganz gut. Aha, Herr Benke hat mal wieder was Wichtiges zu besprechen. Wir wissen ja, dass du ein Computercrack bist und dir der Informatikunterricht nicht allzu viel bringt. Aber ruhig sein könntest du wenigstens. Ich hab doch nur... Ich hab da eine ganz tolle Idee. Du erzählst uns jetzt mal was über die Vorteile der Computertechnologie. Ach nein. Erklär doch bitte mal, wie das mit dem Kreditkartenwesen funktioniert. Nun ja, diese Kredit- und Checkkarten sind eigentlich nichts anderes als Disketten. Auf der Rückseite ist ein Magnetstreifen, auf dem man Daten abspeichern kann. Und so ein Bankautomat ist eigentlich ein Computer mit Diskettenlaufwerk. Man schiebt die Karte rein und der Rechner bearbeitet dann die Wünsche des Kunden. Der Computer liest die Geheimzahl und Kontonummer von dem Magnetstreifen und übermittelt die Daten an den Zentralrechner der Bank. Der steht irgendwo anders, das läuft dann über das Postnetz. Schade, die Stunde ist zu Ende. Danny, ich danke dir für deine Ausführungen. Als Hausaufgabe mach dir eine Erörterung über die Vor- und Nachteile unserer computerisierten Gesellschaft. Und das bis übermorgen. Was machst du denn später? Wir könnten ja an der Datenbank programmieren. Gute Idee. Oh nein, meine Mutter hat morgen Geburtstag. Da sollte ich noch was besorgen. Pleite bin ich auch. Ich muss auch noch vorher zur Bank Geld abheben. Lass uns nächste Woche an der Datenbank rumbasteln. Geht klar. Ist ja auch nicht so wichtig. Also, ciao dann. Tschüss und viel Spaß beim Einkaufen. Hast du das Schreib- und Lesegerät für die Scheckkarten fertig? So, jetzt habe ich's. Sehr gut. Hier ist die Scheckkarte. Jetzt brauchen wir die Glitches nur noch auf den Magnetstreifen zu speichern und an einem Bankomaten in den Computer einer Bank einzuschleusen. Gut, dann lass uns zum Chef gehen. Der erklärt den Glitches gerade den Einsatz. Die sind in unserem Hauptrechner. Also komm. Ja? Was ist denn? Wir werden soweit Megahertz und die anderen Viren auf die Scheckkarte zu speichern. Sehr gut. Ich habe Megahertz schon eingewiesen. Ist euch eure Mission soweit klar, Megahertz? Ja, Boss. Wir werden bald im Geld schwimmen. Wenn ihr dann die neuen Rechner gekauft habt, könnt ihr uns ein paar neue Routinen spendieren, damit uns die Computerforce nicht mehr auf den Pelz rücken kann. Genau, dann machen wir sie platt. Wir speichern euch jetzt auf den Magnetstreifen der Scheckkarte. Ja, und wir verwandeln uns in dem Bankomaten dann in Verwaltungsdaten und machen diesen Geldfritzen mal Feuer unterm Arm. Aber pass bloß auf, dass der Scheckkarte nichts passiert. Ist bestimmt sehr ungemütlich, auf diesem Magnetstreifen eingefroren zu sein. Macht euch nicht in die Bits. Los! Speichert sie auf die Scheckkarte. Wird gemacht. So, das wär's. Sehr gut. Klappt ja wie am Schnürchen. Jetzt nichts wie los und unsere Virentruppe in einem Bankomaten einlesen. Langsam, langsam. Nur kein Risiko eingehen. Wir dürfen unsere Zentrale nicht in Gefahr bringen. Ich habe da schon die richtigen Leute, die uns diese, sagen wir, heikle Arbeit abnehmen. Bring mir mal das Telefon. Geht klar. Hallo? Hier ist Mr. Masterbit. Ich habe einen Auftrag für dich und deinen Freund. Wirklich? Danke, vielen Dank. Schon gut. Wenn ihr diese Probe gut besteht, nehmen wir euch in unser Team auf. Das ist... Sei still und hör mir zu. Also, ihr begebt euch zu dem geheimen Treffpunkt, dort bekommt ihr eine Scheckkarte und macht euch auf den Weg und dann machen wir... Was hat Mr. Masterbit gesagt? Wir sollen die Karte an diesem Bankautomaten hier einlesen? Ja, genau, das ist er. Gib mir mal die Scheckkarte. Sekunde. Hier. So, rein damit in die Kiste. Gut so. Wo ist der Zettel mit der Geheimnummer? Ah, ja. Also, 2419. Was steht da? Der Computer will wissen, wie viel Geld wir abheben wollen. Wir wollen doch gar nichts abheben, sondern die Viren hier einschleusen. Psst. Bleib bloß still, es geht kein was an. Ja. Der Computer soll mal 100 Mark rausrücken. Und mit dieser Abbuchung werden die Glitches dann geladen und in den Bankrechner geschickt. Sei endlich ruhig. Ah. Da, das Geld. Los, jetzt nichts mehr weg hier. Also, liebe Glitches, viel Glück. Komm schon. Ja, ja, du mit deiner Eile immer. Wir können uns doch Zeit lassen. Auf, ihr lahmen Programmchen. Was ist los mit euch? Hab dich nicht so. Wenn man auf so einer kleinen Checkkarte gespeichert war, braucht das seine Zeit, bis man wieder richtig vor sich hinrechnet. Ach, Papalapap. Seht mal, die haben uns das Neues programmiert. Eine Fangvorrichtung für die Computer Force, falls die uns in die Quere kommen sollte. Das ist gut. Wir sollten uns jetzt aber schnell sollten wir aus diesem Bankomaten entfernen und uns auf den Weg in den Zentralcomputer machen, wo wir das ganze schöne Geld auf Mr. Masterbits on Error Konten überweisen können, machen sollen, tun. Genau, lasst uns ein bisschen Dagobert Duck spielen und im Geld wühlen. Wir können nicht im Geld wühlen, nur in Daten. Dass du immer alles so eng sehen musst. Schluss jetzt! Tarnt euch als Abbuchungsdaten, damit wir unerkannt in den zentralen Bankrechner düsen können. Also los, auf in den Kabelstrang dort und ab zum Zankzentrum. Bankzentrum. So, hier sind wir. Das ist der Zentralrechner der Bank. Boah, sind da viele Dateien. Was haben die wohl für Daten gespeichert? Das sind alles Konten, Dateien, für jede Kontonummer eine Datei, ei. Das ist ja bestens. Die werden wir gleich alle ausräumen. Nicht so voreilig. Erst müssen wir Mr. Masterbits Konten finden. Die sollen wir ja umnähen, Error umfüllen. Ja, ist ja wohl logisch. Die Konten haben den Routine-Suchindex Alpha 123 4 Delta 5 bis 8. Also los, alles sucht und beeilt euch. Habt ihr sie? Hier hinten sind sie nicht! Kommt her, ich hab sie! Sehr gut. Und jetzt? Ganz einfach, wir kopieren die Daten der anderen Konten, also die Geldguthaben auf die von Mr. Master. Bitte hier. Ja, das war mir schon klar. Aber Moment mal, dann wissen die Schlipsträger der Bank ja, wer dahinter steckt, wenn alles Geld nur zur Mr. Master mit überwiesen wird. Auch daran hab ich gedacht. Wir verunstalten die Daten der AA-Art, dass die draußen nichts mehr erkennen können. Die wissen dann nicht, was, wie, wo, wer, wo, weshalb oder warum nichts mehr funktioniert. Wir spielen mit denen eine Runde blinde Kuh. Null und Minus. Ihr verunstaltet die Daten und wir anderen verladen Geld, wenn man das so sagen kann. Ui, seht mal, das hier sind 23.235 Mark. Ah, kleine Fische. Hier, 81.456 Mark. Und ich hab hier ein paar dicke, fette, feiste Dollarkonten gefunden. Hallo Danny, jetzt bist du an der Reihe. Willst du was einzahlen? Nein, diesmal nicht. Ich hätte gern was abgehoben. Aha, wieder mal ein Großeinkauf. Nein, nein, ich will meiner Mutter was zum Geburtstag kaufen. Brav. Wie viel willst du denn? 50 Mark, bitte. Hm, gib mir das mal in den Computer ein. Na, das gibt's doch nicht. Danny, der Computer sagt mir, dass du 1000 Mark Schulden bei uns hast. Was? Du musst vorher nachsehen, ob du noch genug Geld auf deinem Konto hast. Das kann nicht sein. Sehen Sie mal nach, was im Sparbuch als letzter Stand eingetragen war. Das müssen über 700 Mark sein. Das darf nicht wahr sein. Du hast recht. Der letzte Stand war 723 Mark und 46 Pfennige. Vielleicht haben Sie den Rechner nur falsch gefüttert. Probieren Sie es doch nochmal. Hm, wenn du meinst. Und? Was ist denn jetzt los? Jetzt sagt mir der Computer, dass du 2000 Mark Schulden hast. Ihr System ist defekt. Frau Keller, der Computer funktioniert nicht mehr. Wie bitte? Sage ich doch. Der Rechner macht irgendetwas. Bei einem Kunden wird das ganze Guthaben statt in D-Mark in Lire geführt. Der Mann besitzt sozusagen nichts mehr. Das ist ja furchtbar. Was sollen wir tun? Du bist doch dieser junge Computerspezialist, oder? Naja. Meinst du, du kannst uns helfen? Probieren kann ich's ja mal. Komm mit. Wir gehen in unseren Computerraum. Hier, das ist der Hauptterminal. Reicht dir das? Ja, ja. Dann mal rein ins Vergnügen. Das ist ja... Was ist los? Hast du was gefunden? Einen Moment noch. Das darf doch nicht wahr sein, wenn das nicht die Glitches sind. Was hast du gesagt? Ihr System ist von Computerviren befallen. Computerviren? Ich muss die Computerforce rufen. Was? Wen? Ach nichts. Wenn ich Ihnen helfen soll, müssen Sie mich hier alleine lassen. Ja, aber... Bitte, es ist zwar Ihr Problem, aber mein Geheimnis, wie ich es löse. Na schon gut, wir haben ja keine andere Wahl, aber bitte beeile dich. Jede Minute kostet uns eine Unmenge an Geld. Das kann uns ruinieren. Ich gebe mein Bestes. Also das ist alles unbegreiflich. Endlich alleine. So, schnell den Alarm für die Computerforce. Na los, wo bleibt ihr denn? Hier, Rom. Danny, hörst du mich? Ja, prima. Wo seid ihr gerade? Wir sind schon am Modemport zum Bankcomputer. Wir können aber von außen die Sperr- und Sicherheitscodes nicht öffnen. Was ist denn überhaupt los? Ich glaube, die Glitches haben mal wieder zugeschlagen. Wenn ich die Sperrcodes geknackt habe, seht ihr sofort nach, was im Bankcomputer los ist. Alles Weitere dann später. Okay, wir warten. So, dann wollen wir mal die Sicherung knacken. Recht solide, dieser Sperrcode. Geld ist immer gut geschützt, auch im Computer. Also von hier aus ist der Code nicht zu überlisten. Hoffentlich schafft es Danny von der Bank aus. Unser Teufelsprogrammierer hat es doch tatsächlich geschafft. So, macht euch bereit. Wenn die Glitches hier ihr Unwesen treiben, müssen wir gewappnet sein. Antivirus-Laser klar. Schutzschild auch. Bestens. Dann rein ins Vergnügen. Los! Auf geht's! Meine Sensoren sagen mir, dass sich in direkter Nähe keine Viren befinden. Aber wie ihr seht, ist das ein riesiges System. Meine Güte, wie das hier aussieht! Das waren tatsächlich die Glitches und sie haben wieder mal hundertprozentige Arbeit geleistet. Wie konnten die nur in dieses hochgesicherte Rechnersystem eindringen? Wir haben an den Sperrprogrammen keinerlei Spuren entdeckt. Sehr seltsam. Dekodar, was sind das für merkwürdige Daten hier? Einen Moment, bitte. Und? Das ist alles Tarnsoftware. Damit verschleiern die Glitches ihr wahres Anliegen. Wie meinst du das? Tja, was wollen wohl Computerviren in einem Bankrechner? Die haben Befehl für ihre Programmierer, also für Mr. Masterbit und seine Kumpanen Geld zu besorgen. Exakt. Wir sollten uns bei Danny melden. Hier, Rom. Danny, bitte kommen. Hier, Danny. Habt ihr was herausgefunden? Deine Vermutung war richtig. Es sind Megahertz und seine Programme. Die plündern hier für Mr. Masterbit die Konten. Das habe ich mir schon gedacht. Schnell, macht euch auf die Suche und versucht sie aus dem Verkehr zu ziehen. Gut, Danny, machen wir. Wir melden uns dann bei dir. Viel Glück. Und pass auf, die Glitches haben es faustdick hinter den... Na, Ohren kann man schlecht sagen. Welch feiner Humor. Mikron, bitte scanne das System. Die Glitches sind bestimmt noch hier. Geht klar. In Sektor Gamma 42.4, da ist was. Was könnten sie sein? Die haben sich gut getarnt, aber nicht gut genug für meine Routine. Also, wir werden versuchen, sie einzukreisen und zu löschen. Grit, du kommst von Gamma 42.1. Mikron von 42.2. Okay. Debug und Dekodar von 42.3. Kein Problem. Ich greife aus der Beta-Ebene an. Noch irgendwelche Fragen? Nein. Mhm. Machen wir uns auf den Weg. Ja! Verschiedenen Richtungen auf uns zu. Die wollen uns wohl einkreisen. Da haben sie sich aber kläglich verrechnet. Rasend, wo kommen sie her? Soweit ich das sehen kann, aus Gamma 42.1, 42.2. Mehr kann ich nicht erkennen. Los, dann schickt wenigstens in diese beiden Sektoren unsere neuen Fangvorrichtungen. Und auf geht's! Jetzt erstmal in Richtung Ausgang. Ja, und wenn uns was ins Fangfischnetz ins Netz geht, wird uns die Beute nachgeschickt. Schnell weg! Ihr Mikron an alle. Die haben uns entdeckt und machen sich in Richtung Ausgangsmodem aus dem Staub. Ihr habt's gehört. Nichts wie hinterher. In 5 Sekunden treffen wir wieder aufeinander. Mikron an alle. Vorsicht, da sind irgendwelche... mein Ausgang ist auch... Mikron, Grit, meldet euch. Achtung, gleich sind wir wieder zusammen. Was ist mit Grit und Mikron? Die kommen nicht. Hoffentlich haben die Glitches sie nicht gekrallt. Wir hatten aber keinerlei Alarm. Und in den Datenbussen sind sie auch nicht mehr. Die Glitches haben sie. Los, hinterher! Meine Sensoren sagen mir, dass uns da was in die Hose Errorfalle gegangen ist. Wie ein Fisch am Haken. Gleich ist die Beute bei uns. Da sind Grit und Mikron. Wie sie da eingefroren liegen. Fischstäbchenmäßig. Achtung, die Computerforce kommt. Was die können, können wir auch. Feuer frei. Na, wie gefällt euch das? Hier kommt noch eine Überraschung. Achtung, da schwirren ein paar Deaktivierungsblöcke an. Zur Seite! Das war erstaunlich knapp. Erstaunlich nennst du das? Die Glitches sind schon fast an den Modemausgängen und sie haben Grit und Mikron in ihrer Gewalt. Rom, gib Danny Bescheid, er soll die Sperren wieder schließen. Dann haben wir sie. Danny, schnell verriegel die Sperrcodes wieder. Die Glitches haben Grit und Mikron gekidnappt und wollen abhauen. Geht klar. Die Glitches sind gleich raus. Danny, beeil dich. Das geht nicht so schnell, das sind ja alles noch ältere Computer. Behält euch die Sperren hinzu und passt auf unsere Beute auf. Wenn wir es nicht schaffen, ist es aus mit uns. Schneller! Da war aber nicht mehr viel Platz. Um genau zu sein, hatten 4,3 Byte Durchgang. Und der Rest der Computer Force sitzt hinter verschlossenen Türen. Hört ihr uns, ihr Penntüten? Lasst Grit und Mikron frei, ihr Gauner! Das glaubt ihr doch wohl selbst nicht. Die werden wir uns als Geiseln aufheben. Also, auf bald. Los, zurück in Mr. Masterbits Zentrale und einen neuen Plan geschmiedet. Tschüss! Weg sind sie. In der freien Wildbahn des Postnetzes. Keine Zeit für Späße. Zurück in den Hauptraum. Wir müssen uns mit Danny beratschlagen. Ihr hättet die Glitches unbedingt erwischen müssen. Und du hättest die Sperrcodes schneller aktivieren müssen. Ach, lassen wir die Vorwürfe. Es ist viel wichtiger, wie wir Grit und Mikron wieder frei bekommen. Richtig. Die Glitches werden es sicher nochmal probieren, in einen Bankrechner einzudringen. Darauf kannst du wetten. Und Grit und Mikron werden sie als Geiseln überall hin mitschleifen. Wie sind die aber in das System eingedrungen? Durch die Modem-Eingänge sicher nicht. Die waren zu stark. Vielleicht hat sie einer der Bankangestellten für Mr. Masterbit eingeschleust. Glaube ich nicht. Was habe ich heute in der Schule erklärt? Das Kreditkartenwesen. Das muss es sein. Wie meinst du das? Mensch, die Hacker haben die Glitches auf dem Magnetstreifen einer Scheckkarte abgespeichert. Und an einem Bankautomaten haben sich die Burschen heimlich wieder geladen. Genau, so und nicht anders. Und exakt über diesen Weg werden sie es bestimmt wieder versuchen. Ich habe da eine Idee, wie wir die Viren loswerden. Lass hören. Aber Grit und Mikron darf nichts passieren. Schon klar. Also, ich schreibe schnell ein Programm, das Alarm gibt und eine Falle aufbaut, sobald Viren an einem Bankomaten abgesetzt werden. Sehr gut. Eine Art Software-Gefängnis sozusagen? Ja, kann man so sagen. Und wir düsen dann schnell zu dem befallenen Bankomaten, versuchen Grit und Mikron zu befreien und die Glitches zu deaktivieren. Genau. Wir sind aber nur zu dritt. Danny, du musst dich zu uns in den Computer scannen und uns helfen. Sonst haben wir keine Chance. Ich weiß nicht. Danny! Na schön. Ich scanne mich dann zu euch in den Rechner. Braver Junge. Aber jetzt muss ich erst das Alarmprogramm schreiben. Spitze. Wir warten hier im Computer auf dich. Over. So, erstmal den Source-File. So, das hätten wir. Jetzt den Körperscanner anschließen. Noch die Molekulargraphie-Daten laden. Gut so. Und Laser an. Da bist du ja endlich. Ganz schön anstrengend, sich in Software zu verwandeln. Sport ist eben Mord. Jetzt heißt es abwarten, bis die Hacker sich wieder an einem der Bankomaten zu schaffen machen. Also, warten wir. Frank, diesmal darf nichts schiefgehen, sonst werden wir nicht in das Team aufgenommen. Mr. Masterbit war ganz schön sauer. Das kannst du wohl sagen. Ah, das hier, das ist der Bankautomat. Leg die Karte rein. Gut so. Jetzt die Geheimnummer. Ah, gut, dann lassen wir den Rechner mit den Computerbakterien mal wieder einen Schnupfen bekommen. Und deine Sprüche immer. Endlich aktiv. Jetzt können wir wieder Konten plündern. Ja. Genau. Los, ladet unsere Geiseln von der Scheckkarte. Hä? Was ist denn jetzt los? Das sieht mir sehr nach einer Falle aus, sieht mir das. Schnell. Lade diesen Grit und Mikron von der Scheckkarte. Fehlanzeige, ich kann sie nicht laden. Der Weg ist versperrt, ist er leider. Aber einen Löschbefehl konnte ich noch rüberschicken. In 25 Minuten werden die beiden Computer-Forstler gelöscht. Hier ist auch alles dicht. Wir sitzen fest. Beeilung, wir müssen zurück auf die Scheckkarte. Ich muss dich enttäuschen. Dieser Weg ist auch gesperrt. Versperrt. Wir sitzen und schwitzen in einem Software-Käfig. Oh, sieht nicht gut aus. Das ist das Werk von diesem Menschenkind und der Computer Force. Und die werden sicher gleich hier aufkreuzen und wir haben keine Geiseln mehr. Egal. Macht euch bereit, so einfach geben wir uns nicht geschlagen. Und bald sind auch Gret und Mikron gelöscht. Und die kann niemand auf der Welt mehr laden, kann sie nicht. Die sind dann für immer von der Bildfläche verschwunden. Sollen sie nur kommen. Oh, der Alarm. Es ist soweit. Deko da. Analysiere die Daten und gib uns die Koordinaten. Hab ich sofort. Ah, Planquadrat 123b, Einheit 74. Also nichts wie hin. Da vorne ist es. Vorsicht. Die werden uns sicher gebührend empfangen. Deko da. Scanne den Softwarekäfig und sieh nach, ob sie Grit und Mikron als Schutzschilde verwenden. Ihr wisst ja, uns kann man im Gegensatz zu den Glitches nicht mehr laden. Also ist größte Vorsicht angesagt. Das ist verwunderlich. Außer den Glitches ist da niemand in dem Käfig. Oh je, dann haben die Glitches Grit und Mikro nicht mehr von der Scheckkarte laden können, weil meine Falle zu schnell zugegangen ist. Das ist doch besser so. Wieso? So können die Glitches Grit und Mikro nichts antun. Ah, das ist korrekt. Dann sollte Danny sich aber schnell aus dem Rechner auskennen und versuchen, die Hacker zu verfolgen und ihnen die Scheckkarte abzuknöpfen, sonst sind Grit und Mikron verloren. Genau, dann kommen wir vielleicht auch an Mr. Masterbit und seine Gehilfen. Das ist doch die Chance überhaupt. Zuerst müssen wir aber die Viren löschen. Und das mit äußerster Vorsicht. Ja, gefangene Tiere sind gefährlich. Welch hinkender Vergleich. Lass ihn. Irgendwo hat er ja recht. Macht unsere Deaktivierungssysteme bereit. Alles klar. Danny, sobald wir die Glitches gelöscht haben, scannst du dich aus dem Computer auf die Straße, damit diese Typen nicht entkommen. Geht klar, ich bin bereit. Die werden sicher noch vor dem Kasten stehen. Ich habe eine Ausgabeschleife programmiert, die sie zum Warten auffordert. Sehr gut. Auf, Leute, gehen wir's an. Und los! Da sind sie! Achtung und Feuer! Vorsicht, da kommen wir nicht hin! Zur Seite, Löschroutinen! Da kommen wir wirklich nicht hin! Rein statistisch gesehen ist das auch... dann eben nicht. Ich habe die Falle so programmiert, dass man die Energiezufuhr für diesen Programmabschnitt verringern kann. Spitze! Dann sind sie eingefroren und wir können sie später an einem sicheren Ort wieder aktivieren und feuern. Und ihre Programmstruktur analysieren. Deko da, regle die Energie runter. Dazu muss Danny mir erst die Steuerdaten erläutern. Moment! So, da sind sie! Fantastisch, Danny. Das war eine meisterliche Leistung. Nun mach schon! Danny muss noch raus hier und die Hacker verfolgen. Denkt an Grit und Mikron. Ich regle jetzt die Energieversorgung herunter. Was führen die im Schilde? Sie versuchen gar nicht mehr, uns zu löschen. Da irrst du dich. Sie drehen uns den Energiehahn zu. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass sie uns einfrieren und alles mit uns machen können, leider. Mr. Masterbit hat uns aber so programmiert, dass wir uns in diesem Fall selbst löschen. Das ist richtig, ist das. Die Selbstlöschung hat sich bereits aktiviert. Ein nie mehr sehen. Die werden in einer halben Stunde gelöscht. Goodbye. Was war das? Meine Sensoren sagen mir, dass sich die Glitches selbst gelöscht haben. Mr. Masterbit will logischerweise vermeiden, dass man seine kriminellen Programme analysiert. Zu schade. Ist dir jetzt auch egal? Ich muss den Hackern hinterher. Wir haben verdammt wenig Zeit, Grit und Mikron zurückzubekommen. Bist du bereit zur Transformation? Alles klar. Einen Moment noch. Was ist denn noch, Dekoda? Die Zeit drängt. Ja, ja. Ich habe hier einen digitalen Funksender erstellt, mit dem du deinen Standort an uns weitergeben kannst, wenn du die Hacker in der Stadt verfolgst. Dekoda, du bist genial! Ich weiß, danke. Mit dem Sender kannst du mir auch durchgeben, ob du von der Polizei Hilfe brauchst. Ich schalte mich dann in den Polizeirechner und gebe Alarm. Super! Jetzt aber los! Den Schrei kenne ich. Tarzan? Ja. Hast du das gesehen oder träume ich? Also wenn du gerade auch gesehen hast, wie dieser Junge sich da aus heiterem Himmel hergezaubert hat, dann nicht. Guten Tag auch. Guten Tag. Genug der Peinlichkeiten. Wo sind nur die Hacker? Warum hat das nicht geklappt? Was weiß ich denn? Das hätte nicht passieren dürfen. Das müssen sie sein. Was sollen wir nur Mr. Masterbit sagen? Psst. Komm, lass uns gehen. Na, dann nichts wie hinterher. Sie gehen in die U-Bahn. Probiere ich doch gleich mal Dekodas Funksender aus. Hier, Danny. Computer Force, bitte komm. Hier, Rom. Was gibt's? Das funktioniert ja prima mit dem Sender. Ja, einwandfrei. Ich bin den Hackern auf den Fersen. Die haben die U-Bahn genommen. Ich melde mich dann, wenn ich mehr weiß. Alles klar. Sei aber vorsichtig. Keine Sorge. Over and out. Aha, jetzt steigen sie in die U-Bahn. Nichts wie hinterher. Die gehen in das Haus da. Na, dann hol mir mal Verstärkung. Computer Force, bitte komm. Hier, Rom. Was gibt's? Die beiden Hacker sind in ein Hochhaus gegangen. Das muss das Hackernest sein. Schickt mir die Polizei. Wo bist du? Moment. Das ist die Freischützallee, Nummer 124. Dekoda klingt sich gerade in den Polizeicomputer. In 5 Minuten ist ein Streifenwagen bei dir. Over. Prima, ich halte die Stellung. Over and out. Na endlich, wurde auch höchste Zeit. Bist du der Junge, der die Hacker verfolgt hat? Bin ich. Sehr gut. Wo sind sie reingegangen? Dort, in den Eingang. Meier, umstellen Sie mit Ihren Leuten das Gebäude. Halten Sie die Augen offen. Geht klar. Los, Männer, bewegt euch. Hier spricht die Polizei. Das Gebäude ist umstellt. Wir wissen, dass ihr da drin seid. Hacker, ergebt euch. Da tut sich nichts. Wenn ihr in 3 Minuten nicht das Haus mit erhobenen Händen verlassen habt, stürmen wir es. Da, sie versuchen abzuhauen. Meier, nehmen Sie sie fest. Im Namen des Gesetzes bleiben Sie stehen. Sie bleiben stehen und nehmen die Hände hoch. Tja, was ein Warnschuss so alles bewirken kann. Das sind aber nur die beiden Hacker von vorhin. Du meinst, da müssen noch mehr sein? Ich hoffe doch. Vielleicht hat sich der Hackerboss mit seinen Leuten im Haus versteckt. Also stürmen wir das Gebäude. Männer! Geben Sie sich keine Mühe. Was soll das heißen? Hier werden Sie Mr. Masterbit nicht finden. Mr. Masterbit? Wer ist das denn? Der Hackerboss. Wie? Wo ist er dann? Das wissen wir nicht. Das war für uns nur eine Probe. Ja, wenn wir alles richtig gemacht hätten, wären wir in sein Team aufgenommen worden. Wie sieht er aus? Wie kommen wir an ihn ran? Wer ist hier der Inspektor? Die Fragen stelle ich. Also, wie sieht er aus und wie kommen wir an ihn heran? Das wissen wir auch nicht. Wir haben nur mit ihm telefoniert. Gibt's eine Telefonnummer? Nein, er hat uns immer angerufen. Was war das? Oh Gott, Gott, jetzt hätte ich beinahe Grit und Mikron vergessen. Die Zeit läuft ab. Schnell eine Notlüge. Herr Inspektor, die Gauner müssen eine Scheckkarte bei sich haben, die ich dringend brauche. Da ist doch was am Bankcomputer defekt. Ohne diese Karte kann ich das nicht reparieren. Für die Bank wäre das katastrophal und die Viren können sich überall hin ausbreiten. Das ist ja furchtbar. Meier, durchsuchen Sie die Männer, schnell. Brauchen Sie nicht. Hier ist die Karte. Jetzt schnell zur Bank. Führen Sie die Männer ab, Meier. Nein, wir wollen nicht ins Gefängnis. Ja, wir kommen ja. Sie auch nie wieder. Halten Sie an den Bankomaten da vorne. Ich muss etwas in das Banksystem einspeisen. Wird gemacht. Ich komme gleich nach. In Ordnung. Hier, Danny! Rom, bitte komm! Meine Güte, Danny, wo bleibst du? Du hast nur noch Sekunden, um Grit und Mikron zu laden. Ich bin hier an einem Geldautomaten. Ist das voll hier? Danny, dann mach dir Platz. Die Zeit ist fast um. Schnell, lassen Sie mich an den Automaten. Weg da! Das ist ein Notfall! Lassen Sie den Jungen, das ist eine Polizeiaktion! Wo ist die Karte? Ah, da! Danny, nur noch 8 Sekunden! So, rein mit der Karte! Rom, die Karte ist drin! Geladen Sie! Deku da! Diebak, habt ihr sie? Noch 3 Sekunden! Leidig! Da sind sie! Wo bin ich? Was war überhaupt los? Das war Rettung im allerletzten Sekundenbruchteil. Im wahrsten Sinne des Wortes. Gesegnete CPU, wir dachten, es ist aus mit uns. Das habt ihr toll gemacht. Hätte Danny nicht die Scheckkarte rechtzeitig zurückgebracht, dann... Was für eine Scheckkarte? Oh nein, ihr wisst ja von gar nichts. Wie auch? Wir waren ja eingefroren. Also... Die Glitches haben euch in eine Falle gelockt, gekidnappt und sind dann mit euch in eine ihrer vielen... Was? Was? Was? Was? Was? Was? Was? Was? Was? Was? Was? Was? Was? Was? Was? Was? Was? Was? Was? Was? Was? Was? Was? Was? Was? Was? Was? Was? Was? Was? Was? Was? Was? Was? Was? Was? Was? Was? Was? Was? Was? Was? Was? Was? Was? Was? Was? Was? Was? Was? Was? Was? Was? Was? Was? Was? Was? Was? Was? Was? Was? Was? Was? Was? Was? Was? Was? Was? Was? Was? Was? Was? Was? Was? Was? Was? Was? Was? Was? Was? Was? Was? Was? Was? Was? Was? Was? Was? Was? Was? Was? Was? Was? Was? Was? Was? Was? Was? Was? Was? Was? Was? Was? Was? Was? Was? Was? Was? Was? Was? Was? Was? Was? Was? Was? Was? Was? Was? Was? Was? Was? Was? Was? Was